Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Hoffen wir auch, dass wir diese Filme demnächst im Kino sehen werden. Auf den Festivals werden sie ja oft zum ersten Mal gezeigt und später, manchmal auch sehr viel später, kommen sie in die Kinos. Und das gilt auch für einen Dokumentarfilm, über den wir jetzt reden wollen, mit Anke Lewicke, die auch in Locarno dabei ist bei diesem Filmfestival. Ein Dokumentarfilm, der nämlich jetzt letztes Jahr dort zu sehen war, Die Haut so glatt von Denis Coté, einem Franco-Kanadier. Der startet morgen in den deutschen Kinos. Wovon erzählt dieser Film? Ja, dieser Film hat über einen längeren Zeitraum eine Handvoll Bodybuilder einfach begleitet und wir gehen richtig mit in den Alltag. Wir sehen das schweißtreibende Training, wir sehen, was sie essen und das gleicht dann wirklich eher Mästungen. Also die essen aus riesengroßen Eimern, als wären sie große Rindviecher, anders kann man das nicht beschreiben. Dann sieht man eben den ganz reglementierten Alltag. Abends sitzen sie dann eben mit ihren Freundinnen, mit ihrer Familie zusammen und im Grunde erleben wir hier Männer aus nächster Nähe, die sich über ihre Muskeln ja definieren. Und kann man anhand dieses Films auch ein bisschen festmachen, welche Art von Dokumentarfilmen in Locarno gerne gezeigt werden? Ja, das finde ich ganz interessant. Es wird hier gar nicht mehr die Unterscheidung gemacht, ausdrücklich im Wettbewerb zwischen Dokumentarfilm und Fiktion, weil die Grenzen ja auch immer wieder fließend geworden sind. Und dafür ist Denis Coté vielleicht ein schönes Beispiel. Also er geht in eine vorgefundene Wirklichkeit hinein und die Protagonisten dieser Wirklichkeit dürfen sich dann eben selbst inszenieren. Also wir sehen nicht zu, sondern wir erleben wirklich ihren Alltag aus ihrer Perspektive. Man kommt also richtig in den Rhythmus rein. Und weil der Film eben nicht eine gewisse These bebildert oder eine Idee, ist es so, dass es sich auch noch eine weitere Ebene entwickelt. Und da geht es dann einfach um verschiedene Männerbilder. Also anhand dieser Männerkörper können wir auch reflektieren über die Schönheitsideale der Antike, über als Kraft, als Sublimierung für Minderwertigkeitskomplexe oder Muskeln als Ausdruck verdrängter Gefühle. Und das ist vielleicht die große Stärke dieses Films, dass er sich so für viele Interpretation öffnet und diese Männerkörper nicht festlegt und der Mann dann sich selbst auch fragt, für sich selbst einfach so ein ewiges Mysterium ist. Also das ist das Bemerkenswerte an diesem Film. Was nehmen Sie mit von dieser Art der Herangehensweise an das Thema? Ja, dass ich einfach nicht nur zusehe, sondern dass ich wirklich in den Rhythmus, was ich schon versucht habe zu erklären, reinkomme. Ich erlebe was. Ich erschließe mir den Alltag ja selbst. Ich bekomme es dann einfach mit. Ah, morgens müssen sie aufstehen, dann wird das und das gegessen, dann müssen die Vitamine genommen werden. Das wird mir nicht erklärt, sondern ich setze mir das im Laufe dieser 90 Minuten selbst zusammen. Die Haut so glatt von Denis Coté, ab morgen in den deutschen Kinos, letztes Jahr also in Locarno zu sehen. Und auch der zweite Film, über den wir reden wollen, ist ein Dokumentarfilm aus Deutschland von Florian Weigensamer und von Christian Krönes. Welcome to Sodom heißt er. Und der Schauplatz ist eine Elektrodeponie, eine riesige Elektrodeponie in Ghana, wo Menschen nach wiederverwertbaren Gegenständen suchen. Diese Deponie war schon immer auch Gegenstand von journalistischen Reportagen. Aber Christian Krönes, der Regisseur, mit dem wir gesprochen haben in unserer Filmsendung Vollbild am letzten Samstag, der hat uns erklärt, dass er sich dieses Themas anders nähern will. Dass es bereits mediale Berichterstattung gab, war eines unserer großen Probleme in der Finanzierungsphase, wo es doch schon entsprechende Fernsehbeiträge gab. Und wir haben recht oft gehört, warum ausgerechnet einen Kinofilm. Fernsehbeiträge spiegeln immer eine gewisse Aktualität. Und wir wollten uns diesem Ort nähern über längere Zeit. Und wir wollten eigentlich die ganze Dimension dieses Unortes selbst erleben, indem wir doch eine lange Zeit, über 2 Monate, dort gedreht haben. Das Leben und Arbeiten an diesem gnadenlosen Ort auch für den Zuseher fühlbar zu machen. Tja, und wie machen die beiden Regisseure diesen Ort fühlbar, nachvollziehbar? Ich glaube, das hängt auch mit der behutsamen Annäherung zusammen. Also zunächst nähert man sich über eine totale erstmal diesem Ort oder Unort einfach an. Das war früher ein Sumpfgebiet und jetzt bewegt sich da wie mit so einem Eigenleben diese eigentümliche Masse aus unserem ganzen Elektromüll. Und dann sehen wir auf einmal die Menschen, die dort eben Magnete suchen oder Drähte, wo sie noch Kupfer drauf gewinnen können. Und so langsam kommen dann ihre Geschichten aus dem Off hinzu. Und diese Geschichten sind jetzt kein Kommentar, sondern die Geschichten sind auch nochmal eine eigene Erzählung, wo es einfach auch um ihre Träume und Wünsche geht, wo es aber auch um Mythen geht, um Legenden aus Ghana. Das ist wirklich sehr schön. Und dann sieht man sie aber auch einfach beim Fußballspielen oder wie sie einfach rappen. Also hier, wie auch bei Dinikote, wird die Wirklichkeit inszeniert und auch die Protagonisten zeigen eigentlich nur das, was sie eigentlich auch von sich zeigen wollen. Und was nehmen Sie mit, was auch über diese Geschichte vielleicht hinausgeht an diesem Film? Ja, auch hier, man könnte ja einfach sagen, diese Müllhalde ist einfach ein Spiegelbild von unserem Afrika-Bild. Also Afrika ist für uns diese Schrotthalde und wir werden mit einem Alltag konfrontiert, der wirklich, man kann es nicht anders sagen, im ganz unheimlichen Sinne einfach einen Sinn produziert. Also da wird einfach gelebt, da wird gearbeitet und alles. Und dieser Alltag, das müssen wir einfach hinnehmen. Und das ist einfach auch aus deren Perspektive gezeigt. Wir kommen mit unserem Mitleidsblick nicht weiter, sondern wir werden da wirklich mit Überlebenskünstlern einfach konfrontiert. Welcome to Sodom, also von Florian Weigensamer und Christian Krönes, auch ab morgen in den deutschen Kinos, und der andere Dokumentarfilm, über den wir gesprochen haben, auch eine Empfehlung von Anke Lewicke, von Dinikote, Die Haut so glatt. Dieser Film war zu sehen auch in Locarno im letzten Jahr. Anke Lewicke und Patrick Welinski in der diesjährigen Ausgabe dieses Filmfestivals in Locarno. Ich wünsche noch frohe Arbeitstage. Es gibt schlimmere Orte, glaube ich, für Filmfestivals als diese schöne Stadt im Tessin, oder? Ja, zwischendurch kann man Madrid Boot fahren. Genau. Vielen Dank.